Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Die verfassungswidrige CO2-Steuer kommt nicht. Das denken sich alle, die eben nur die Mainstream-Medien konsumieren und Regierungsaussagen wirklich immer noch für voll nehmen. Denn es wird uns ja so verkauft, als würde jetzt tatsächlich im Klimapaket nur ein Emissionshandel drohen und keine CO2-Steuer. Wie diese Steuer aber wohl möglich sogar heimlich eingeführt wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Es wurde ja viel debattiert über das sogenannte Klimapaket. Und den ganzen radikalen Klimaaktivisten ging das ja noch gar nicht weit genug. So waren die meisten radikalen Forderungen ja nur teilweise und nicht vollständig umgesetzt worden. Währenddessen war aber jedem vernünftigen, normalen Bürger klar, dass dieses Paket eigentlich niemandem nützt, schon gar nicht dem Klima und nur Belastung mit sich bringen wird. Und man hat sich immer darüber gestritten, soll nun die CO2-Steuer kommen oder nicht. Und dann wurde eben auch festgestellt, dass selbige verfassungswidrig wäre, beziehungsweise auch die CDU hat sich am Ende gar nicht mehr so sehr für diese Einführung stark gemacht. Und im Klimapaket war dann so die Rede von einer CO2-Bepreisung oder einem Emissionshandel, aber die klassische CO2-Steuer war eigentlich vom Tisch. Sollte man denken. Aber dann kam eben ein interessanter Artikel in der Welt, wo eben diverse Experten, aber auch Politiker meinen, dass die CO2-Steuer gerade einfach nur hinten rücks eingeführt wird. Beziehungsweise dass der Beschluss zum Klimapaket eigentlich selbige schon beinhaltet und das nur anders kommuniziert wird. Wenn man zu den Fakten geht, fällt einem schon mal gleich auf, dass dieses Instrumentarium, was da eingeführt wurde, eigentlich nur eine reine Geldsammelmaschine ist. Also mit so einem CO2-Preis kann der Staat eben viel, viel mehr Geld einsammeln. Ob das wirklich dem Klimaschutz zugutekommt, ist nirgendwo gewährleistet. Beziehungsweise, ob die Maßnahmen, die ergriffen werden, auch wirklich irgendetwas verändern werden, außer eben den Staat reicher zu machen, beziehungsweise den Bundeshaushalt größer zu machen und mehr Geld für die Regierung zur Verfügung zu stellen. Nun aber zum eigentlich wichtigen Aspekt dieses Videos. Dieses Klimapaket ist ein kompletter Betrug am Bürger. Das stellte nun selbst sogar der Bundesrechnungshof fest, der eben meint, dass dieses Klimapaket komplett unsozial ist. Und Überraschung, wen trifft es mal wieder? Die sozial Schwachen. Und wenn wir uns nur mal angucken, was die Fakten sind. Sprit soll teurer werden, Heizen soll teurer werden. Aber wo ist denn dieser Ausgleich, über den immer geredet wird? Wo wird es wirklich gewährleistet, dass gerade die Menschen, die eben wenig haben, damit gut umgehen können? Beziehungsweise, dass sie nicht übermäßig stark belastet werden. Denn machen wir ein Gedankenexperiment. Wenn ihr jetzt komplett reich seid, euch ist Geld egal, Geld spielt keine Rolle, wird es euch dann interessieren, ob Sprit ein wenig teurer wird? Nein, ihr fahrt genauso viel wie sonst auch immer. Wenn ihr aber sowieso schon nichts habt und dann wird Sprit teurer und ihr müsst jeden Tag zur Arbeit fahren, weil ihr eben keine gute Bahnanbindung habt, beziehungsweise euer einziger Arbeitgeber weit weg ist und ein anderer auch nicht in Sicht ist, dass ihr den jemals finden werdet, heißt also, ihr steckt fest in dem Job, ihr müsst jeden Tag hin und dann sagen die, Sprit wird teurer. Was macht ihr dann? Das kann wirklich arme Bürger in richtige Existenznöte stürzen. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit dem Thema Heizen. Hat denn wirklich jeder Geld, sich eine neue Heizung einzubauen, selbst wenn das jetzt vom Staat gefördert wird? Man muss ja immer noch einen Eigenanteil stemmen und das kann eben auch nicht jeder. Also was ist denn die Lösung? Aber ich sehe schon, für die Grünen und andere Konsorten dieser Politiker wird wahrscheinlich Heizen sowieso überbewertet. Also am besten im Winter nur einen dicken Pulli, eine Decke, eine Kerze, vielleicht noch ein Kamin, obwohl nee, darf man ja auch nicht mehr. Heißt im Endeffekt, alles was eben passiert, ist gegen den Bürger, beziehungsweise gegen den Bürger, der sowieso schon nicht viel hat. Und profitieren werden sowieso nur die oberen 10%, denen das sowieso wieder egal ist. Und das ist eben dieses Klimapaket. Es ist komplett unsozial und es sollte wirklich jeder Bürger wissen, der dafür ist, weil er denkt, er rettet damit eben das Klima. Im Endeffekt ist es er, den man am Ende retten muss. Der Bürger muss am Ende gerettet werden vor diesen ganzen Belastungen beziehungsweise vor Existenznöten. Aber das ist den meisten anscheinend noch gar nicht bewusst. Und das ist doch wirklich etwas, was jeder Bürger in diesem Land verstehen müsste, beziehungsweise wo eigentlich jedem mal die Augen geöffnet werden müssten, was hier eigentlich los ist. Da haben wir schon mit die höchste Abgabelast überhaupt in Deutschland und sie wollen immer noch mehr steuern und noch mehr und noch mehr und es hört überhaupt nie auf. Und dann gibt es wirklich noch Leute, die auf die Straße gehen und dann für noch mehr Steuern demonstrieren. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid wirklich die größten Lakaien, die sich ein Staat wünschen kann, um eben Ziele umzusetzen. Beziehungsweise so etwas wie Widerstand scheinen viele gar nicht zu kennen. Beziehungsweise, dass man sich auch demokratisch und rechtsstaatlich gegen etwas wehren kann. Dass man auch eben gegen staatliche Maßnahmen protestieren kann. Nein, es wird sogar für mehr Steuern demonstriert. Also wirklich untertäniger kann man sich eigentlich gar nicht mehr verhalten. Und ich finde es persönlich auch sehr schade, weil gerade die Menschen eben, wie zum Beispiel die Fridays for Future Kids, ja, die müssen das ja später irgendwann alles selbst bezahlen. Ich prophezeie, wenn sich dieser ganze Hype irgendwann mal totgelaufen hat, dann werden das Einzige, was davon übrig bleibt, werden die Steuern sein. Und das ist mit Steuern eben so, die gehen eben nie wieder weg. Und wie ich das schon mal angedeutet habe, es ist nicht schön, das eigene Geld im Kamin verbrennen zu hören, aber bald könnt ihr es ja machen, vielleicht könnt ihr dann ja heizen, ist vielleicht günstiger als die neuen Heizungen, die Grünen empfehlen, ich weiß es ja nicht wirklich. Auf jeden Fall wird es alles sehr interessant, was da auf uns zukommt, und ich kann nur hoffen, dass wirklich die Bürger endlich mal verstehen, dass mehr Steuern auf gar keinen Fall die Antwort sind auf die Probleme in unserem Land und dass es auch wirklich jeder mal durchschaut. Hier geht es nicht darum, wo man steht, ob links oder rechts oder mittig. Mehr Steuern ist für niemanden gut. Das sollte wirklich so ein Konsens sein, auf den man sich einigen kann. Und wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr jetzt dieses Video teilen. Ich möchte mich noch bei allen Menschen bedanken, die meine journalistische Arbeit auf diesem Kanal hier freiwillig finanziell unterstützen, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal. Mit eurer Unterstützung ist es möglich, dass ich so regelmäßig Videos machen kann und ihr seid aktiv ein Teil der Gegenöffentlichkeit. Danke an euch alle. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich auf euch. Ciao.